Abschnitt 32 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko. Übersetzt von Rosa Luxemburg. Neue Strömungen. Benjamin Wassiljewitsch Avdjev. Ende. Einmal gab er mir Pisemski zu lesen. Es gibt einen Roman dieses Schriftstellers, der weniger als seine anderen Werke von der Kritik geschätzt, beim lesenden Publikum fast in Vergessenheit geraten ist. Er ist betitelt Monsieur Batmanow und schildert einen Mann von weitherziger Natur, der schön, exzentrisch, witzig, über alle konventionellen Rücksichten erhaben ist. Dieser Held wird vom Schicksal aus Petersburg in eine kleine Gouvernementstadt verschlagen, bezaubert hier die ganze Gesellschaft, für die er seinerseits offene Verachtung zur Schau trägt, sagt den Magnaten der Gegend Impertinenzen ins Gesicht und führt mehr oder weniger ergötzliche Skandale auf. Er gewinnt die Liebe einer geistreichen und schönen Frau und scheint ihr Gefühl auch zu erwidern. Die beiden gehen aber dennoch schließlich für immer auseinander, denn Monsieur Batmanow kann an eine gesetzliche Ehe und an Liebe aus Pflichtgefühl nicht ohne Schaudern denken. Ich weiß noch, wie sich mein Herz zusammenkrampfte, als ich die letzte Auseinandersetzung Batmanows mit der geliebten Frau las, die, glaube ich, in einer Theaterloge stattfand. Es war mir eigentlich nicht klar, was dieses Menschenpaar zu dem Bruch veranlasst hatte. Ich nahm aber an, dass das, weswegen ein so geistvoller Mann auf Liebe und Glück verzichtet, wohl sicher auch sehr geistvoll, erhaben und bedeutsam sein müsse. Hinter dem Bilde Batmanows stellte ich mir in Gedanken die originelle Erscheinung Avdjevs vor, mit seinem reizenden Lächeln, seiner hinreißenden Lustigkeit und seinem manchmal beißenden, häufiger aber gutmütigen und feinen Witz. Genau wie Batmanow stach er scharf von dem trüben Milieu der Provinzstadt ab, das er um eines Hauptes Länge überragte. Wie Batmanow fürchtete er sich nicht vor der öffentlichen Meinung. Wie bei Batmanow endlich musste hinter all dem, so bildete ich mir wenigstens damals ein, irgendein Seelendrama stecken, ein verborgener Schmerz, ein rätselhafter Verzicht auf Glück, unklarer, aber natürlich erhabener Motive halber. Der Roman Pisemskis endet mit einer unerwarteten Szene. In einem kleinen Städtchen Sibiriens ist ein Herr von der Obrigkeit aus Petersburg eingetroffen und die örtlichen Besitzer der Goldbergwerke schicken sich an, ihn würdig zu empfangen. An der Spitze der Deputation steht, das obligate Tablett mit Brot und Salz in der Hand, ein wohlbeleibter schöner Mann mit breitem Bart, in einer sibirischen Jacke von feinstem Tuch und in hohen Schaftstiefeln. Mit einiger Verwunderung erkennt der hohe Herr aus der Residenz in ihm seinen alten Bekannten, eben den Monsieur Batmanow, wieder. Ja, ja, auch so ging schon manchmal der russische Weltschmerz vor Anker, bemerkt zum Schluss der Verfasser. Mein unerfahrener Geist war indessen von der Persönlichkeit Batmanows derart bezaubert, dass ich die beißende Schlussbemerkung gar nicht beachtete. Als ich das ausgelesene Buch bei Avdjev ablieferte, forderte er mich auf zu bleiben, und wir kamen diesmal in eine besonders trauliche Unterhaltung. Ich war damals überhaupt bereits einer seiner Lieblingsschüler, und unsere Beziehungen hatten die Färbung einer eigenartigen Freundschaft zwischen einem erwachsenen Manne und einem Jüngling, fast Knaben, angenommen. Er fragte mich, ob es mir nicht passiere, in der Literatur bekannten Personen zu begegnen. Ich erzählte, wie mich Mardari Apollonowitsch Stogunow an meinen Onkel Hauptmann erinnerte, obwohl sie im Grunde genommen einander nicht ähnlich seien. Er hörte mit Interesse zu und stellte dann plötzlich die Frage: Nun, und ich ähnle auch irgendeinem dieser Herren? Sie, erwiderte ich schüchtern, Sie sind der Monsieur Batmanow von Pisemski. Avdjev drehte sich überrascht auf seinem Sitz herum und rief mit Erstaunen: Batmanow? Seltsam, wo ist denn da die Ähnlichkeit? Ich wurde verlegen. Was sollte ich in der Tat antworten? im Skandal machen und in witzigen Wortspielen. Avdjev gewahrte meine Verwirrung und lachte. Na, und dieser Batmanow gefällt Ihnen? Ja. Er langte das Buch vom Tisch, schlug es auf und fragte. Ja, haben Sie es denn zu Ende gelesen? Gewiss. Der Schluss freilich, ich finde, die Sache konnte auch anders ausgehen. Sie meinen, und nein, hier liegt eben die künstlerische Wahrheit. Anders wäre doch wieder im Grunde dasselbe. Der las die Schlussszene samt dem ironischen Ausruf über den russischen Weltschmerz und sagte, begreife nicht, was Ihnen da gefallen hat. Ein adliger Taugenichts, der sich à la Petschorin drapiert. Nichts mehr. Fußnote. So heißt die Hauptperson des bekannten Romans von Lermontow, Held unserer Tage, der in Russland eine ganze Generation tragisch-pessimistischer Passeure unter der Jugend der höheren Gesellschaft zur Welt gebracht hatte. Die Übersetzerin. Die Petschorins aber, Freundchen, haben längst ausgespielt. Aus der literarischen Garde sind sie bereits zu den Invaliden degradiert und heute kann höchstens noch ein Leutnant auf Provinzbackfische mit seinen Weltschmerz à la Petschorin Eindruck machen. Der Schluss, der hat Ihnen missfallen. Das beweist bloß, dass auch ihr, ihr Herren Gymnasiasten, noch ein wenig Backfischgeschmack habt. Ich war total verwirrt und wahrscheinlich über und über rot geworden. Avdjev bemerkte dies und brach plötzlich mit zurückgebogenem Kopf in sein perlendes Lachen aus. »Ach so, jetzt verstehe ich«, sagte er. »Nun, macht nichts. Sie brauchen nicht rot zu werden. Das ist doch aber eine ganz oberflächliche Ähnlichkeit. Batmanow ist doch vor allem ein gut situiertes Herrchen, das sich vor nichts tun langweilt. Ich aber bin ein Deklassierter und ein Mann der Arbeit.« Und soviel ich weiß, er blickte mich wieder an und setzte ernst hinzu, einer, der seine Arbeit nicht übel versteht. Er schaukelte sich darauf eine Weile schweigend in seinem Stuhl, den Blick vor sich hingerichtet. Dann streckte er wieder die Hand nach dem Bücherregal. »Kennen Sie den stillen Winkel?«, fragte er mich. »Ja, ich kenne ihn.« Er schlug den Band Turgenev auf, blätterte ein wenig darin und las dann laut. Maria Pawlowna blickte ihn wieder an. »Sie versichern immer, dass Sie auf mich hören.« »Freilich höre ich auf Sie.« »Sie hören auf mich? Nun, wie oft habe ich Sie schon gebeten, das Weintrinken sein zu lassen?« Er lachte. »Ach, Mascha, Mascha, nun fangen auch Sie dasselbe Lied an. Aber erstens bin ich doch kein eigentlicher Trunkenbold. Und zweitens, wissen Sie, wozu ich trinke? Schauen Sie sich mal diese Schwalbe an. Sehen Sie, wie frei sie ihr winziges Körperchen regiert. Wohin sie will, stürzt sie sich hin. Jetzt schießt sie in die Höhe. Jetzt stürzt sie in die Tiefe. Jetzt jaucht sie sogar schrill vor Lust. Hören Sie? Da haben Sie es, wozu ich trinke, Mascha. Um dasselbe auszukosten, was diese Schwalbe empfindet. Frei in der Luft schweben. So viel ich Luft habe, fliegen, wohin mir einfällt, das heiße ich leben. Das ist Veretjew, rief ich freudig. Dieser Veretjew gefiel mir nämlich auch ausnehmend und erinnerte mich auch zum Teil an Avdjev. Rezitierte er doch vortrefflich Gedichte, sagte dem widerwärtigen Astachow bittere Wahrheiten ins Gesicht und verstand es so schön, frei in der Luft zu schweben, wie eine Schwalbe. Diesmal fiel mir aber sofort der Schluss ein, und ich fügte etwas gedrückt hinzu. Er nimmt aber auch ein übles Ende. Sogar ein sehr übles. Schwalbe hin, Schwalbe her, und zum Schluss ein Herr in abgetragenem spanischen Mantel, mit trüben Augen und gefärbten Schnurrbart. Wissen Sie was, trinken Sie niemals, und vor allem fangen Sie gar nicht erst an. Weder aus Renommisterei noch zu dem Zwecke, um wie eine Schwalbe zu leben. Werden Sie auch diesen meinen Rat beherzigen, wenn Sie Student geworden sind? Ja, Benjamin Wassiljewitsch, ich werde ihn beherzigen, antwortete ich erregt. Dann erhob ich den Blick auf ihn, konnte mich aber nicht entschließen, ihm eine Frage zu stellen, die mir auf der Zunge schwebte. Er verstand mich wohl, streckte sich im Stuhl aus, erhob sich dann rasch und ging durchs Zimmer. Ja, sagte er, das mit der Schwalbe ist bei Turgenjew merkwürdig richtig beobachtet. Aber der gefärbte Schnurrbart, puh. Und überhaupt ist das eine widerwärtige Sache. Solche Neigungen muss man rechtzeitig zu bändigen wissen. Das war eine indirekte Antwort auf meine unausgesprochene Frage. Er wandelte noch einmal durchs Zimmer, setzte sich dann hin und fing an, sich wieder zu schaukeln. Ich aber entschloss mich, ermuntert, noch eine Frage zu stellen. »Ist es wahr, Sie heiraten?« Er blickte mich lächelnd von der Seite an und erwiderte durch eine Frage. »Wen?« »Die...« »Na, und Sie möchten mir das wünschen?« »Ja, sehr. Aufrichtig.« »Aufrichtig«, antwortete ich mit Überzeugung. Er brach in ein Lachen aus, ganz wie ein Kind, und sagte dann, »Bin sehr gerührt. Allein, nun hören Sie aber auf zu erröten. Nein, ich heirate nicht.« Ich war in der Tat wohl bis an die Haarwurzel rot geworden. In der Stadt hatte man angefangen, als Avdjevs vermutliche Braut das nämliche Mädchen anzusprechen, in das unter anderem auch ich verliebt war. Diese Kunde verwundete zuerst schmerzlich mein Herz, dann söhnte ich mich mit dem Gedanken aus, dass sie Avdjevs Frau werden und er dann aufhören würde zu trinken. Meine ziemlich lebhafte Fantasie malte mir auf diesem Hintergrund mehr oder minder hübsche Bilder vor. Nach vielen Jahren besuche ich als einsamer, bejahrter Mann, denn ich bleibe meinem Gefühl natürlich treu, nach mannigfachen Stürmen und Irrgängen des Lebens ihr glückliches Familienheim. Erst dann erfährt er das Geheimnis meiner Liebe und meiner Entsagung, erfährt ein wie großes Opfer, ihm ein ihn tief verehrender Schüler gebracht hatte. Das perlende Lachen Avdjevs verscheuchte meine Fantasiebilder. Diesmal errötete ich, weil ich ihre Kinderei selbst empfand und weil ich plötzlich einsah, dass meine Großmut von etwas billiger Sorte war, sintemal meine Aussichten auch ohne Avdjev ziemlich geringe waren. Die Realität verscheuchte das sentimental-fantastische Seelendrama. Ich nahm seit jener Zeit bei Avdjev einen russischen Schriftsteller nach dem anderen und verschlang sie wie im Rausch. Häufig war es mir, als enthülle und beleuchte all dies im Grunde nur Gedanken und Bilder, die sich schon längst in undeutlichen Umrissen auf dem Grunde meines Bewusstseins drängten. Jede Unterrichtsstunde der Literaturgeschichte war für mich ein heller Fleck auf dem trüben Hintergrund der tödlichen Schulroutine. Eine Erholung, ein Labsal, ein Strauß frischer, leuchtend farbiger Eindrücke. Manchmal erwachte ich schon in der Frühe mit einer unklaren Empfindung der Freude in der Brust. Ach so, heute ist ja Literaturgeschichte. Über den ganzen pädagogischen Chor mit den mittleren Registern und den maniakalischen Schreien einzelner Automaten siegte jetzt die wohlklingende Stimme des jungen Professors ob, so dass auch der Chor im Ganzen gleichsam einen neuen, bedeutsamen Ausdruck gewann. Einmal begegnete ich Avdjev abends auf der Straße. Er ging Arm in Arm mit einem Jüngling von südrussischem Typus mit schwarzem, lockigem Haar, der etwas älter war als ich. Ich hatte ihn schon einmal gesehen. Das war Gavrilo Kajdanov, nachmals mein Freund, der eben erst in unsere Stadt gekommen war, um in eine der oberen Klassen des Gymnasiums zu treten. Er war ein Verwandter unseres Professors Thys und benahm sich den Professoren gegenüber ganz ungezwungen. Das ließ ihn in meinen Augen als eine Art höheren Wesens erscheinen, im Vergleich mit uns armen Penälern in peinlich zugeknöpften Uniformröcken, die wir in ewiger Angst vor der Obrigkeit lebten. Jetzt, als wir uns unter der einsamen Laterne an der Straßenecke begegneten, hielt mich Avdjev an und sagte, »Ach, das sind Sie ja. Wollen Sie zu mir zum Tee? Bei dieser Gelegenheit lassen Sie sich hier meinen Kajdanov vorstellen, Ihr künftiger Kollege, dafern er nicht bei der Prüfung mit Glanz durchfällt, was jedoch sehr wahrscheinlich. Wir wollen Ihnen ein ukrainisches Lied vorsingen, oder mögen Sie vielleicht unsere Volkslieder gar nicht?« setzte er in ukrainischer Mundart hinzu. »Doch? Nun dann, vorwärts, meine Herren!« Der ganze Abend verging uns damals im Singen. Avdjev besaß einen tiefen, schönen Bariton. Kajdanow begleitete ihn mit einer nicht umfangreichen, aber angenehmen Bassstimme. Ich saß am offenen Fenster und hörte zu. Vom Fenster aus war der Teich zu sehen, die Insel, die Pappeln und das Schloss. Über dem fernen Schilfrohr stieg im Nebel fast noch lichtlos ein verträumter roter Vollmond auf, und das kleine Zimmer, das in weiches Lampenlicht getaucht war, vibrierte von der süßen Schwermut des ukrainischen Volksliedes. Niemals hat auf mich später Gesang so tief gewirkt wie an jenem Abend. Nach 2, 3 bekannten Liedern sagte Avdjev: »Nun, Kajdanow, jetzt wollen wir mal das Neue anstimmen.« Er gab den Ton an und begann. Das Lied vom armen Knecht. Der Knecht, der plagt sich spät und früh und bringt den Reichtum ein. Sein Herr, der zecht und schlemmt vergnügt, lebt in den Tag hinein. Hü, hü. Mit Lasten tief durch Schluchten ziehen, mit Ochsen hoch auf Bergeshöhe. Wie bitter ist das Leben doch in feindlich böser Menschennähe. Das Lied als Kunstform hat zweifellos seine eigentümlichen Farben und Wirkungsmittel. Es braucht nur im Mittelpunkt ein deutliches Bild zu enthalten, damit es aus den nebligen Tiefen der Einbildung, aus der endlosen Ferne des Unbekannten und Unerkannten in der Natur und im Leben ein starkes Echo in unserer Brust weckt, das den angegebenen Ton nachzittert, bald hell erklingt, bald leise schluchzt, bald still verweht. Ich erinnere mich lebhaft, wie ich an jenem Abend in den ersterbenden Noten der tiefen Stimme Avdjevs, wenn ich die Augen schloss oder auf das undeutlich schimmernde Schilfrohr am Teichufer draußen richtete, die ukrainische Steppe vor mir lebendig zu sehen meinte, mit ihrer träumerischen Beleuchtung, mit dem hohen, im Winde sich sanft wiegenden Gras, mit den schweigsamen, steilen Schluchten. Die gedämpfte Bassstimme Kajdanows schmiegte sich an den hellen Bariton, wie sich die dichten Nachtschatten an jene Schluchten und Täler schmiegen. Und inmitten dieser Steppe sah ich vor mir den armen Knecht stehen, der sich ratlos umschaut und einmal übers andere »Hei, hei« ruft. Ob in Verzweiflung über seine Ochsen, die sich in der Steppe verlaufen haben, oder über sein einsames, bitteres Los. Dieses Lied hat mich damals stärker gepackt als alle anderen. Avdjev hatte in mir freilich durch seine Vorlesungen wie durch seine Lieder aufs Neue die ukrainische Romantik geweckt, und ich fühlte mich abermals in der Gewalt jener poetischen Ferne der Steppen und der Zeiten. Ihr Hetmans, könnt ihr auferstehen und Schikirin sehen, das ihr einst erbaut, verschanzt, wo ihr einst geherrscht im Glanz. Und nach diesem traurigen Seufzer eine Reihe Bilder. Die Marktplätze, wo das Heer einst wie rotes Meer wogte vor dem Hetmansstabe. Auf dem rabenschwarzen Rosse winkt der Hetman mit dem Stabe, da erbraust das Meer. Die Trompeten schmettern hell und die Glocken läuten schnell. Dumpf erdröhnen die Kanonen, senkt euch Stäbe, senkt euch Fahnen, deckt den Hetman zu. Ich trauerte oft, dass all dies vorbei sei, dass man all dem auf dieser langweiligen Welt nicht mehr begegnen könne. Wo bist du hin, Kosakenherrlichkeit? Verändert ist der Zeitenlauf. Die alten Hetmans ruhen im Grab, sie stehen nicht mehr auf. Verschwunden des Kosaken Zier, das rote Schupankleid. Es leuchtet nicht mehr stolz wie einst in der Ukraine weit und breit. Jetzt, unter der Einwirkung des Gesanges Avdjevs und Gavrilows, hätte diese ukrainisch-nationale Stimmung anscheinend noch stärker in mir hervorklingen müssen. Allein, sie kam im Grunde genommen nicht auf, und zwar deshalb, weil dieselbe Hand, die mir jene gespenstige Welt der ukrainischen Romantik erschloss, noch kräftiger und breiter vor mir das Fenster der eigenen russischen Literatur aufgerissen hatte, aus der mir eine frische Brise einfacher, klarer Bilder und Gedanken entgegenwehte. Ohne dass ich mir dessen bewusst war, spielte sich damals in meiner Seele ein ganz elementarer Kampf zweier verschiedener Strömungen ab, der romantisch-nationalistischen und der realistisch-sozialen. Und jetzt, als mich Avdjev fragte, ob mir das Lied vom armen Knecht gefallen hatte, sagte ich, dass es mir besser als alle anderen gefalle. Auf diese Frage, weshalb denn besser als alle, wurde ich um eine Antwort verlegen. Weil es an Nekrassow erinnert. und ich errötete wieder, da ich selbst fühlte, dass eine Ähnlichkeit gar nicht vorhanden war, wenngleich in meiner Erklärung doch irgendein wahrer Kern lag. Sie wollen wohl sagen, dass auch hier nicht von der Vergangenheit, sondern von der Gegenwart die Rede ist? Halt mir auf, Jeff. Dass hier ein Unrecht und ein Ausbeuter geschildert sind, wie sie heute leben? Solche Motive finden Sie bei Schewtschenko auch. Und er las uns einige Fragmente aus dem ukrainischen Nationaldichter vor. Ich gab ihm damals recht, in der Tiefe meines Bewusstseins regte sich dennoch ein Zweifel. Gewiss gab es solche sozialen Motive auch bei Schewtschenko. Man konnte sogar direkte Verwünschungen an die Adresse jener dekorativen, romantischen Vergangenheit bei ihm finden, die er sonst so farbenprächtig schilderte. Warschauer Unrat sind sie nur, die Hetmans, die erlauchten. Der Grundton der ganzen Poesie Schewtschenkos war aber doch die tiefe Trauer um jene Vergangenheit, eine Trauer, die sich in eine vage Träumerei über etwas Unerreichbares und Verworrenes verlor, wie das Raunen des Steppenwindes über einem alten Kosakengrabe. So klar kommt mir der Gegensatz natürlich nur jetzt zum Bewusstsein. Damals lebten vielmehr die beiden Stimmungen in meiner Seele noch friedlich nebeneinander, nur dass die eine immer stärker und lauter hervorklang. Um jene Zeit war ich überhaupt vollkommen im Banne der russischen Literatur, und ich konnte manchmal vor zwei, drei willigen Zuhörern, selbst mit einem war ich schon zufrieden, stundenlang Nekrassow, Nikitin, Turgenew oder die Lustspiele Ostrowskis vorlesen. Eines Sonntags lockte ich einen jüdischen Schulkameraden, Simcha, zu mir. Er war ein Junge mit künstlerischen Neigungen und ich hörte ihn gern auf der Geige spielen. Meinerseits versetzte ich ihm einen Vortrag aus den Heidamacken von Schewtschenko. Ich las diesmal nicht übel, meine Stimme war biegsam, tief und ausdrucksvoll geworden. Allein bald fühlte ich, ohne auf meinen Zuhörer zu blicken, dass jenes lebendige Band, das manchmal zwischen dem Vorlesenden und dem Zuhörer vorhanden ist, zerrissen war und sich nicht wieder anknüpfen wollte. Ich hörte auf und blickte in das sympathische Gesicht meines Freundes und begriff, ich las ja einem Juden vor, wie der Held des Poems Halaida bei dem Blutbad in der Lysjanka ruft, her mit den Polacken, her mit den Juden, noch mehr von der Sorte. Ich las ihm vor, wie Heider Macken das Blut jüdischer Weibchen ins Wasser fließen ließen und so weiter. Das war freilich nur eine Geschichte. Meinem Freunde tat aber diese poetische Geschichte weh. Schließlich trat hier und da aus dem schönen Übel, in den die geniale Hand des ukrainischen Dichters die erschütternden Bilder eines unmenschlichen Kampfes eingestreut hatte, ein etwas hervor, das auch mich persönlich verletzte. Gonda, der früher in dem Schloss von Uman als Hauptmann der Registerkosaken gedient hatte, war mit einer Polin verheiratet, die ihm zwei Kinder gebar. Als nachmals die Heidamacken unter der Führung desselben Gonta das Schloss erstürmten, führte ihm der dortige Jesuitenpater seine katholisch aufgezogenen Kinder zu. Gonta ergriff darauf seine beiden Buben, trug sie fort und schlachtete sie mit geweihtem Messer eigenhändig ab. Seine Leute begruben indes bei lebendigem Leibe die Schüler desselben katholischen Seminars, in dem auch Gontas Knaben Unterricht genossen hatten. In einem Buche der Prolubows, das mir Avdjev gegeben hatte, las ich ein begeistertes Urteil über dieses Poem des ukrainischen Dichters. Es hieß da, Schewtschenko, ein Kind der Ukraine und selber Nachkomme der Heidamaken, gebe hier die Stimmung seines Volkes mit vollendeter Objektivität und tiefem Verständnis wieder. Ich nahm damals dies Urteil an. Dennoch regte sich bei mir tief im Innern irgendein leiser Widerspruch. In dem Poem wird über das Schicksal der Mutter jener abgeschlachteten Kinder nichts erwähnt. Nur so viel lesen wir, dass Gonta ihr nachruft. Fluch der Mutter Katholikin, dass sie euch zur Welt gebracht, dass sie euch noch ehe es tagte nicht hat selber umgebracht. Aber dachte ich bei mir, er hat sie ja wohlwissend, dass sie katholisch sei, zur Frau genommen, genauso wie mein Vater meine Mutter geheiratet hat. Und bei diesem Gedanken wurde es mir unmöglich, in die bittere Klage des Dichters einzustimmen. Heut wird sein leiblich Kind keinen Vater schlachten mehr. um Kameraden, Treu und Ruhm, um der Ukraine Ehr. Diese vier Zeilen sind mir tief in der Seele haften geblieben. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil der Einfluss der nationalistischen Romantik in meinem Innern bereits einer anderen Strömung zu weichen begann, die meiner Natur besser entsprach. Einmal las uns Avdjev, um bei uns Interesse für Dobrolubow zu wecken, dessen Betrachtungen eines Gymnasiasten vor. Ich vernahm plötzlich zu meiner Überraschung das mir längst wohlbekannte Gedicht, das wir Penele einst mit solcher Begeisterung einer vom anderen in unsere Albums abschrieben. Dies war also der unbekannte Verfasser. Er war es also, der mich und meine Schulkameraden, einen Jankiewicz, einen Christianowitsch, einen Olschanski, so lebendig zu schildern verstand. Was in uns heranwachsender Jugend vorging, was uns im Innersten bewegte und uns wehtat, das alles verstand die damalige russische Literatur klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, und sie begleitete sodann jeden weiteren Schritt unserer Lebensbahn. Dies war es, was zwischen ihr und uns von Anbeginn jenes starke, unzerreißbare Band geknüpft hat. Dobrolubows Aufsätze, Nekrassows Gedichte, Turgenjews Erzählungen atmeten den Hauch lebendigster Wirklichkeit, die uns unwiderstehlich packte. Die schewtschenkoschen Kosaken und Heidamaken hingegen, seine Dorfburschen und Mädchen, blieben für mich wenigstens eine poetische Abstraktion. Auch den Nekrassowschen Bauern hatte ich ja nie gesehen gehabt, und doch fühlte ich ihn lebendiger. Bei Nekrassow blickte eben durch die Bilder aus dem Volksleben stets der russische Intellektuelle mit seinen Gewissensqualen und seinen Herzensdrang hervor. Richtiger, mit meinen Gewissensqualen und meinem Herzensdrang. Diese soziale Note in der damaligen schönen Literatur, dieser ihr besonderer Doppelklang, eroberte meine Seele von dreierlei nationaler Abstammung. Ich fand endlich meine geistige Heimat. Es war dies vor allem die russische Literatur. Fußnote: Dieser Teil der Geschichte meines Zeitgenossen hat in einigen Organen der ukrainischen Presse lebhaften Widerspruch geweckt. Ich gestatte mir daran zu erinnern, dass ich keinen kritischen Artikel und keine literarische Abhandlung schreibe, sondern nur den Eindruck wiederzugeben versuche, den die populärsten Werte Schewtschenkos auf die Jugend meiner Generation machten. Ob ich diesen Eindruck wahrheitsgetreu wiedergebe? Ich glaube ja. Wir lasen den großen ukrainischen Nationaldichter gewiss alle mit Verehrung und Entzücken. Und doch, man braucht nur an die Hunderte von Namen aus der ukrainischen Jugend zu denken, die mit der sozialistischen, von allem Nationalismus freien Bewegung der 70er Jahre in Russland verknüpft sind, um einzusehen, welcher Idee die größere Macht über die Geister innewohnte. Der Bewegung in der Richtung des geringsten Widerstandes, so bezeichnet ein ukrainischer Kritiker den russischen Sozialismus, sind hunderte junger Leute aus der Ukraine begeistert in den Kerker, nach Sibirien und sogar, wie zum Beispiel der junge Lisogub, auf den Galgen gefolgt. Wladimir Korolenko. Ende der Fußnote. Einmal kam Avdjev in die Klasse mit ernstem und unzufriedenem Gesicht. Es werden von uns die Semesteraufsätze zur Prüfung durch die Bezirksdirektion eingefordert, sagte er mit besonderer Betonung. Danach soll nicht nur über ihren Stil, sondern auch über ihre Denkweise geurteilt werden. Ich möchte Sie daran erinnern, dass unser Schulprogramm mit Puschkin schließt. Alles, was ich Ihnen aus Lermontow, Turgenjew und namentlich aus Nekrassow vorlas, von Schewtschenko gar nicht zu sprechen, gehört nicht zum Programm. Jetzt fahren wir im Unterricht fort. Nichts mehr, sagte er, und wir fragten nicht. Er las uns nach wie vor aus neuen Schriftstellern vor. Wir begriffen aber, dass irgendjemand uns all das zu entreißen trachte, was so viel neue Empfindungen und Gedanken in uns weckte, dass es irgendjemanden daran gelegen sei, das Fenster zu schließen, durch das in die muffige Schulatmosphäre so viel Licht und Luft hereinströmte. »Nun, ich werde Sie wohl bald verlassen müssen«, sagte mir bald darauf Avdjev mit weicher Trauer, als ich ihn besuchte. »Warum?«, fragte ich beklommen. Das wäre lang zu erzählen und es verlohnt sich auch kaum, entgegnete er. Kurz gesagt, ich passe hier nicht in den Kram. Wir hatten um jene Zeit einen neuen Direktor bekommen, denselben Dolgonokow, von dem ich schon einmal gesprochen habe. Von dem überlebensgroßen Inspektor bis zum Bedelte Djakiewicz herunter bekamen alle sofort eine feste Hand über sich zu fühlen. Dolgonokow wurde von allen gefürchtet und, besonders nach dem Zwischenfall mit dem General Bösak, auch geachtet. Niemand kannte ihn aber eigentlich näher. Uns Schülern erschien er schon durch seine amtliche Stellung gleichsam stets nur in großer Entfernung. Es war leicht vorauszusehen, dass Avdjev mit diesem unbeugsamen Bürokraten keinen leichten Stand haben würde. Dabei änderte er jedoch seine Haltung nicht im geringsten. Nach wie vor las er uns in den Unterrichtsstunden die modernste russische Literatur vor. Nach wie vor empfing er uns zu ganzen Haufen in seinem Heim. Und nach wie vor zirkulierten in der Stadt von Zeit zu Zeit Geschichten über seine Streiche. Ich fühlte auch ohne nähere Erklärung Avdjevs heraus, worum es sich handelte. Und die aufrechte Gestalt Dolgonokows wurde mir von nun an unangenehm. Einmal, als ich ihm auf der Holzbrücke begegnete, trat ich zur Seite, grüßte aber mit einiger Verspätung und Lässigkeit. Er blickte sich nach mir um, ging jedoch, als er sah, dass ich immerhin gegrüßt hatte, sofort seinen festen, gemessenen Schritt weiter. Er war nicht kleinlich und beachtete keine Nuancen. Bald darauf kam in unsere Stadt der Kiewer Schulkurator Antonowitsch auf Inspektion. Das war ein bescheidener alter Herr in der Uniform eines Militärs AD, einfach und nett in der Haltung. Er war ohne jeden offiziellen Pomp in der Stadt angelangt. In die Schule kam er zu Fuß, mit dem Glockenschlag, zusammen mit den Lehrern. In der Klasse stellte er sich auch jedes Mal gleich zu Beginn des Unterrichts ein und blieb ruhig bis zum Schluss der Stunde sitzen, so dass man seine Anwesenheit beinahe vergaß. Es wurde erzählt, dieser alte Herr wäre einst wegen Beteiligung an einer politischen Affäre mit Kostomarow und Schewtschenko zum Gemeinen degradiert gewesen und erst unter Alexander II. Wieder in die Höhe gekommen. Die Unterrichtsmethode Avdjevs hatte den Kurator sehr befriedigt. Während seiner Inspektion in unserer Stadt, die mehrere Tage dauerte, verbreitete sich die Nachricht, dass er in den Schulbezirk im Kaukasus versetzt werden würde. Als ich an einem jener Tage nach Schluss des Unterrichts mit meinem Bündel Bücher in der Hand die Gymnasiumstraße entlang ging, holte mich Avdjev ein. »Was ist denn das für ein Watschelgang, Verehrtester?« rief er lachend. »Halten Sie sich doch mal ein bisschen strammer, ja?« »Aber was ich noch Betrübenderes sagen wollte, warum kommen Sie denn eigentlich in der Mathematik nicht recht vorwärts?« »Ich bin unbegabt, Benjamin Wassiljewitsch.« »Ach, Unsinn, niemand will von Ihnen mathematische Offenbarungen. Für das bisschen, was das Schulprogramm verlangt, ist jeder begabt genug. Ohne mathematische Disziplin gibt es eben keine Bildung.« In diesem Augenblick trat aus dem Hause des Direktors auf dem anderen Trottoir der Kurator Antonowitsch. Er verabschiedete sich von dem ihn bis zum Ausgang geleitenden Direktor, kam quer auf unsere Seite herüber und ging einige Schritte vor uns weiter. »Sieh da«, sagte Avdjev leise, »meine Sache wird gleich entschieden werden.« Und mit einem freundlichen Kopfnicken sich verabschiedend, holte er rasch den alten Herrn ein, lüftete den Hut und sagte mit seiner hellen, angenehmen Stimme, »Ich hätte eine große Bitte, Exzellenz. Avdjev, Professor der Literaturgeschichte.« »Ich weiß«, sagte der alte General mit einem unbestimmten Ausdruck in der Stimme, »was für eine Bitte.« »Man sagt, Sie übersiedeln nach dem Kaukasus.« »Falls das stimmt, nehmen Sie mich doch mit.« »Und weshalb dies?« Avdjev lächelte. »Da Sie mich wiedererkannt haben«, sagte er, »gestatten Sie mir zu glauben, dass Ihnen auch die Gründe nicht unbekannt sein dürften, weshalb ich hier nicht ganz hereinpasse.« Der alte Herr blieb einen Augenblick stehen und blickte dem jungen Lehrer, der sich so freimütig an ihn wendete, ins Gesicht. Dann setzte er seinen Gang fort und ich hörte noch, wie er mit gewöhnlicher, ruhiger Stimme sagte, Nun wohl, wir wollen sehen. Es wurde mir peinlich zu lauschen, und ich blieb absichtlich zurück. Als aber am Ende der Straße Antonowitsch grüßte und nach rechts abbog, holte ich rasch Avdjew ein, der lustig vor sich hinpfiff. »Also, die Sache ist abgemacht«, sagte er. Ich wusste, dass man mit ihm menschlich reden kann. In Tiflis, heißt es, kommen die Burschen mit einem Dolch am Gürtel in die Schule. Umso weniger dürfte man dort an Kleinigkeiten herumnörgeln. Nun bewahren Sie mir ein freundliches Andenken. »Ist denn das so bald?«, fragte ich. »Ja, etwa in 3 Wochen.« 3 Wochen später reiste er ab. In der ersten Zeit war mir, als sei es in der Schule plötzlich dunkel geworden. In der Erinnerung an unser Gespräch auf der Straße holte ich so gut ich konnte das Versäumte in der Mathematik nach und suchte mir einen strammen Gang anzugewöhnen. Ende von Abschnitt 32.